Los, gehen wir, Melhaus. Ja, hier herrscht jetzt Ordnung, aber um welchen Preis? Faschisten das Land regieren und Medien die heile Welt proklamieren, wo gelogen und betrogen wird und der Einzelne nichts mehr bewirkt. Fremdenhass statt Kopfverstand, Ignoranz aufgrund des roten Fahnen, Kapitalismus statt Menschlichkeit, das ist Österreich, mein Heimatland. Österreich, Insel der Seligen, Österreich, die Insel der Seligen, Österreich, Insel der Seligen, Österreich, stirb! Wo das Volk bestohlen wird und die Menschlichkeit krepiert,